Aus diesem Teil von Nordostchina stammt einer der ersten jemals gefundenen Dinosaurier mit intakten Federn. Er ist so vollständig, dass die Paläontologen sogar einzelne Zellen nachweisen konnten, die den Federn lebender Vögel ihre Farbe verleihen. Das Fossil mit dem Namen Sinosauropteryx gehört zwar nicht zu der Abstammungslinie, die unmittelbar zu den heutigen Vögeln führt. Es macht aber deutlich, durch welche biologischen Neuerungen manche Dinosaurier aus der Kreidezeit so lange über die KPG-Grenze hinweg durchhalten konnten. Und was noch wichtiger ist, in der Region ist auch eines der bedeutsamsten Fossilien aus der Evolutionsgeschichte der Gruppe erhalten geblieben, die als neue Schwergewichte des Tierreiches an die Stelle der Dinosaurier treten sollte. Im Jahr 2011 entdeckten Che-Shi Luo, Professor an der Universität Chicago, und seine Kollegen die Überreste eines Tieres, das sie auf den Namen Juramaia sinensis tauften. Mit radiometrischen Methoden konnten sie es auf ein Alter von 165 bis 160 Millionen Jahren und damit auf die mittlere bis späte Jurazeit datieren. Damals lag dieser Teil der Welt an der Grenze zu den Tropen. Mit solchen Datierungsmethoden vergleicht man die Mengenverhältnisse von natürlich vorkommenden radioaktiven Isotopen, in diesem Fall Uran-235 oder Uran-238, und den Elementen, zu denen sie bekanntermaßen zerfallen, Blei-207 und Blei-206, und die beispielsweise in Mineralien wie Zirkon in den fraglichen fossilführenden Schichten eingeschlossen sind. Da man die Zerfallsgeschwindigkeit kennt, kann man mit solchen Messungen abschätzen, vor wie langer Zeit das Fossil verschüttet wurde. Wegen des Alters und besonderer Merkmale der fossilen Knochen gab die Arbeitsgruppe ihm einen Namen, der es als jurazeitliche Mutter aller echten Plazentatiere bezeichnet. Trotz seines kleinen Körperbaus brachte es fast die gesamte Vielfalt der Säugetiere hervor, die wir heute um uns herum sehen, sagt Luo. Das Wort Säugetier, der wissenschaftliche Name Mammalia, leitet sich vom lateinischen Mamma, Brust, ab, liefert sofort einen Hinweis auf die neuen biologischen Merkmale, durch die sich diese Tiere von ihren Oberherren, den Dinosauriern, unterschieden. Die Kloakentiere, wissenschaftlich Monotremata, beispielsweise das Schnabeltier, legen zwar Eier, und die Jungen, die daraus schlüpfen, wachsen in einem Brutbeutel heran. In ihrer Mehrzahl sind Säugetiere aber dadurch definiert, dass sie lebende Junge zur Welt bringen und mit Milch füttern. In der Jura- und Kreidezeit war das eine wichtige evolutionäre Anpassung, denn Säugetiere konnten nun die Entwicklung ihrer Jungen in einem sicheren Bau abwarten. Wie ihre modernen Verwandten, so waren auch diese frühen Säugetiere warmblütig und besaßen ein Fell. Sie konnten also nachts auf die Jagd gehen, wenn die Temperaturen niedriger waren und die meisten natürlichen Feinde schliefen. Wie man sich aber leicht vorstellen kann, ist es unglaublich schwierig, die erstmalige Entstehung solcher Merkmale an Fossilfunden nachzuweisen. Weiches Gewebe bleibt über derart gewaltige Zeiträume nur selten oder nie erhalten. Deshalb haben Wissenschaftler an den robusteren, widerstandsfähigeren Schädeln nach Anhaltspunkten gesucht. Der Vergleich der Fossilien mit heutigen Formen macht deutlich, wodurch sich die ersten Säugetiere von ihren Zeitgenossen aus der Gruppe der Reptilien unterschieden. Ein neuerdings zusammengewachsener Kieferknochen hatte sich von den Ohrknochen getrennt und diese waren im Schädel weiter nach hinten gewandert. Der stabilere Kiefer trug Zähne, die wie ein Reißverschluss ineinander griffen und die Nahrung zerteilen und zerkleinern konnten.